Der ist der beste Freund der Tiere, dem Lämmchen im grünen Gras. So wie dem Kitt zu helfen, macht ihm Spaß. Er ist der beste Freund der Tiere, Vögelchen in Not. Den Enten in dem Weiher gibt er Brot. Fluss. Und er heißt Barbakus. Danke, sagt der Kuckuck, ruft die Eule auch. Und die Frösche quaken laut im Chor und der Maulwurf brummt im Loch. Barbakus ist der beste Freund der Tiere, was jeder wissen muss. Selbst tausend Füßlern folgt er auf dem Fuß. Er ist der beste Freund der Tiere, bringt Bienen Glück im Mai. Und ist der Freund vom Kiebitz und dem Ei. Zu Land, im Fluss, und er heißt Barbakus. Wir baut ihnen die Nester. Barbakus ist der beste Freund der Tiere. Er schützt vor Blitz und Sturm. Er ist der beste Freund von Wespe, Wolf und Wurm. Er ist der beste Freund der Tiere. Barbakus. Barbakus. Er ist der beste